Hier kommt Fernsprecher Hermann, Platz 8, Ecke Obernstraße an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein blaues Auto vom Typ Peugeot. Das ist hier vorne in der Windschutzscheibe ein offizielles Ausweisschild trägt, und zwar der Aufschrift Marktfahrzeug, Ladetätigkeit am Taschenstand, bei Behinderung bitte am Taschenstand oder unter einer Telefonnummer melden. Es ist ein Taschenstand anscheinend der Firma Kurt Oeser Lederwaren. Ansonsten hier außer einer massiven Hundekot-Einzingelung und einer einzelnen Kastanie keine weiteren Vorkommnisse. Ahoi.